Kundgabe 3499. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.07.1945. Geistige Schätze sammeln. Scheingüter. Alles, was die Welt bietet, sind Scheingüter, die ohne jeglichen Wert sind und ohne Bestand. Sie sind nur dem Menschen beigegeben zur Prüfung seines Willens, der sich abwenden soll von ihnen, um geistige Güter anzustreben, die wertbeständig und unvergänglich sind. Der Mensch, der in der Liebe lebt, lernt sehr schnell die Wertlosigkeit irdischer Güter erkennen, während ein Mensch, dem die Liebe zum Nächsten mangelt, vermehrtes Verlangen danach trägt, also seine Liebe eine verkehrt gerichtete ist, die anstrebt, was sie überwinden soll. Bevor er nicht diese Liebe bekämpft, ist ihm geistiges Gut nicht begehrenswert. Am Ende seines Lebens aber muss er sich trennen von allem Irdischen, und es wird ihm diese Trennung schwer oder leicht fallen, je nach seiner Einstellung zu den Scheingütern der Welt. Diese überwunden zu haben, bedeutet ein leichtes Lösen von der Erde. Doch wie mit Ketten wird der Mensch an der Erde zurückgehalten, der sein Herz verloren hat an die Materie, an tote Güter ohne Wert und Bestand. Seine Seele kann sich nicht lösen, und es bedeutet für sie einen schweren Kampf, in dem sie unterliegt, so wie das Ende gekommen ist. Und nun tritt sie völlig arm und bloß in das geistige Reich, das ihr nur das bietet, was die Seele begehrt hat auf Erden. Wieder Scheingüter, zwar nicht mehr materiell, doch als Schaumgebilde, sie ständig bedrängend, indem sie das Verlangen danach erhöhen, während die Erfüllung der Seele versagt bleibt, auf das sie erkennen soll, die Wertlosigkeit dessen, was sie anstrebte, auf Erden. Geistige Güter aber besitzt die Seele nicht, da sie keine gesammelt hat auf Erden, und ihr Los ist wenig beneidenswert. Nirgends findet sie, was sie sucht, und arm und dürftig weilt sie nun in trostloser Umgebung. Sie kann nichts austeilen, da sie selbst nichts besitzt, und daher auch nichts empfangen, weil dies Gesetz ist im geistigen Reich, dass jede Seele bedacht wird, ihrem Liebewillen entsprechend, das nur empfängt, wer gibt, und das Empfangen, wie das Geben, beseligend ist. Es wird ihr zwar von liebenden Seelen auch geistige Gabe geboten, um ihr zu helfen, jedoch eine Seele, die irdische Materie noch nicht überwunden hat und ständig nach deren Besitz verlangt, nimmt geistige Gabe nicht an, weil sie deren Wert noch nicht erkennt und sie ebenso wenig begehrt wie auf Erden. Sie muss zuvor ihr eigenes Verlangen ertötet haben, sie muss die Wertlosigkeit erkannt haben und nun nach beständigen Gütern streben. Dann erst wird sie diesen Beachtung schenken, so sie ihr geboten werden, und dann erst sucht sie, geistige Schätze zu sammeln. Wer dies auf Erden schon erreicht, der geht unbeschwert ins Jenseits ein, und die geistigen Güter, die er auf Erden sich erworben hat, nimmt er mit in das geistige Reich. Und da er nun über Schätze verfügt, kann er auch mit diesen arbeiten. Er kann austeilen und ständig neue Schätze empfangen zu seiner eigenen Beglückung. Denn die Liebe treibt ihn zur Nutzung dessen, was er besitzt. Er teilet aus und beglückt die Seelen, die bedürftig sind, aber empfangen wollen, um wieder geben zu können. Die Schätze der Welt sind so wertlos, und doch werden sie von den Menschen begehrt und mit allem Eifer angestrebt. Die geistigen Schätze aber beachten sie nicht, und darum fürchten sie auch das leibliche Ende, weil sie nur des Körpers, nicht aber der Seele gedenken. Und Gott kommt ihnen zu Hilfe, indem er ihnen die Vergänglichkeit irdischer Güter zeigt, um sie zum Nachdenken zu veranlassen. Er gibt ihnen auch geistige Gaben und sucht sie zur Annahme derer zu bewegen, doch den freien Willen zwingt er nicht, sondern er lässt dem Menschen seine Freiheit, sich zu entscheiden für die Güter dieser Welt oder die Gaben aus dem geistigen Reich. Entsprechend ihrem Willensentscheid aber wird das Ende sein und der Eingang in das geistige Reich. Denn die Seele schaffet sich selbst ihr Los, je nach ihrem Begehren. Amen.